dein Markenzeichen ist Löwe. Mein Sternzeichen ist leider nur Krebs. Über der Halde schwebt eine Möwe. Und ich steh da und dreh mir eine. Schon 5 Mark. Schmecken tust du immer noch tüchtig. Und ich steh da und dreh mir eine. Du hast Hämmerwerte. Ich dreh dich am liebsten mit FK Papers. Dein Geschmack ist einfach die Härte. Und ich steh da und dreh mir eine.